Kundgabe 6075. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.10.1954. Verbindung mit Gott garantiert Wahrheit. Trachtet allzeit nur danach, in Verbindung zu treten und zu bleiben mit eurem Vater von Ewigkeit. Dann werdet ihr auch stets hellen Geistes sein. Es wird für euch keine ungelösten Probleme mehr geben, denn ein jedes Problem löset der eine, der um alles weiß und der auch euch dieses Wissen übermitteln will. Eurem Wissen sind keine Grenzen gesetzt, so wie ihr den Weg gehet zu mir und von mir Aufklärung wünschet. Ich weiß aber auch, welches Wissen euch dienet zur Seligkeit. Und allzeit steht euch dieses Wissen zur Verfügung, vorausgesetzt, dass euer Wahrheitsverlangen geistig gerichtet ist, dass ihr auch meiner Aufklärung wartet, dass ihr sie ernstlich begehret. Denn ich gebe unbegrenzt, aber immer nur dem, der begehret. Und ich gebe so, wie es euch selbst und dem Kreis der Mitmenschen entspricht, denen ihr meine Gaben weiterleiten sollet. Ich spreche einfach und verständlich zu euch, weil ich will, dass ihr selbst in die Wahrheit eindringet, um diese dann auch lebendig vertreten zu können. Und so können scheinbar unlösbare Probleme euch von mir in einer Weise gelöst werden, dass die Erklärung leicht verständlich ist für jeden, der gleich euch Aufklärung begehrt. Aber immer unverständlich bleiben für Menschen, deren Verstand allein sich damit auseinandersetzen will. Ich rede zum Herzen des Menschen, und das Herz versteht. Wessen Verstand aber mehr angesprochen zu werden wünscht, der hat sein Herz noch nicht mir geöffnet. Und es wird kaum Licht werden in diesem. Darum kommet wie Kinder zum Vater, dass er euch belehre, eurer Aufnahmefähigkeit gemäß. Und das Licht, das in euch nun entzündet wird, ist geeignet, euch vollstes Verständnis zu geben. Denn es ist mein Geist, der euch belehret, und dieser ist wahrlich voller Kraft. Ein unschätzbares Geistesgut steht euch Menschen zur Verfügung, doch nur wenige bedienen sich dessen. Die Menschen suchen verstandesmäßig einzudringen in ein Wissen, das nur mein Geist ihnen vermitteln kann, weil sie den einfachen Weg zur Wahrheit nicht wissen oder ihn gehen, so er ihnen gezeigt wird. Die Verbindung mit mir durch die Liebe oder das Gebet. Nur die Verbindung mit mir ist die Quelle eines wahrheitsgemäßen Wissens. Und so diese nicht hergestellt wird, bleibt das empfangene Wissen, auch wenn es der Wahrheit entspricht, den Menschen verständnislos oder ein totes Wissen, das nicht beiträgt zur Seelenreife. Und die Verbindung wird erst dann hergestellt, wenn der Mensch mich selbst ersehnet. Dann schaltet er alle anderen Quellen aus. Dann sucht er nicht mehr, von anderen Menschen Aufschluss zu erhalten. Dann wendet er sich selbst an mich. Und dann kann ich so auf ihn einwirken durch meinen Geist, dass er erkennt, was Wahrheit ist aus Gott oder Wissen, das verstandesmäßig gewonnen ist. Dann schöpft er aus der Quelle das lebendige Wasser. Und er wird gelabt und erquickt werden. Er wird unbegrenzt entgegennehmen können am Born des Lebens, was ihm zum ewigen Leben dienet. Amen.